oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und willkommen zu einer neuen One-App-A-Day-Folge mit einer App, die eigentlich nur die Leute interessiert, die im Kreis Pinneberg wohnen, beziehungsweise falls ihr den Kreis Pinneberg mal besuchen wollt, nämlich die App Pinneberg verlinkt. Die iOS-Version, ich glaube, es gibt auch eine Android-Version. Optisch ist das gar nicht so ein großer Unterschied. Die App erinnert mich aufgrund der Kacheln für die Rubriken eher an eine Windows Phone App. Es gibt einige iOS Design Elemente in der iOS Version. Insgesamt wirkt alles, auch zum Beispiel der Sharing Button oder so, das wirkt alles eher wie eine Android App. Aber gut, sie tut, was sie soll. Das Icon ist simpel, es ist eine Universal-App, es ist eine Gratis-App, Versionsnummer 1.1.3 liegt vor, 40,4 MB groß. Deutsch-Englisch sind die Sprachen, die unterstützt werden, erfordert mindestens iOS 10.2 oder neuer und hat noch nicht genügend Gesamtbewertungen, um eine Durchschnittssternebewertung anzeigen lassen zu können. Die Bewertung ist folgendes. Mit der kommunalen mobilen App steht das den Pinneberger Bürgern und Gästen der Kommune ein zukunftsträchtiges Informationsmedium zur Verfügung. Zukunftsträchtig hätte ich da wirklich in Anführungsstrichen gesetzt. Also App, geil für eine Stadt. Ja, gerne. In der Art. Naja, ich weiß noch nicht so ganz genau. Standortbasierte Informationen per Handy nutzen und abrufen, Orientierung und Navigation im Stadtgebiet und innerhalb von Gebäudekomplexen, zum Beispiel Museen. Interaktive Stadttour, touristische Highlights, Bonusprogramme, Loyalty und Kundenkarten, stets mobil, griffbereit und einlösbar. Event- und Veranstaltungskalender online. Infos rund um Öffnungszeiten, Telefonnummern und Produktsortiment der lokalen Händler. Startet ihr die App, habt ihr erstmal die Kacheln, die mich doch sehr an Windows Phone erinnern. Shopping, Stadtinfos, Events, Gastronomie, Pinneberg News, Jobangebote, Schnäppchenradar, Flohmärkte, Vereinsleben, Gewinnspiele, das sind so einige Kategorien, die es gibt. Und dann könnt ihr euch da Blaulicht ist auch noch eine Kategorie für Meldungen der Polizei im Prinzip. Ihr habt Rubriken, wo Restaurants sind. Ihr seht die Telefonnummer, ihr seht die Adresse, wie weit auch das irgendwie von eurem Standort zum Beispiel entfernt ist. Ihr könnt euch das auf der Karte anzeigen lassen. Ihr könnt darauf gehen, dann kommt ihr auf die Website. Das hätte ich mir vielleicht, weil viele Websites halt auch tatsächlich noch nicht mobil verfügbar sind. Also im mobilen Design. Ich meine, wir haben 2017, wir haben bald 2018 und es gibt ernsthaft noch Websites von Restaurants, die noch nicht mobil angepasst sind auf die mobilen Bildschirme. Ich war ein bisschen fassungslos tatsächlich. Das hätte ich mir irgendwie alles noch so ein bisschen integriert wirkender in die App gewünscht. Also wie gesagt, sie macht absolut das, was sie soll und sieht auch nicht zu schlecht aus, aber so richtig, dass ich sagen würde, ja, das überzeugt mich jetzt so total und ich empfehle das jedem, der Pinneberg besucht, die App. Da wird man wahrscheinlich mit Google Maps und, keine Ahnung, TripAdvisor oder so vielleicht mehr zufrieden. Ich lasse die App auf jeden Fall drauf. Ich will mal gucken, wie die sich so entwickelt, falls es da noch Updates gibt. Läuft übrigens mit iOS 11 Beta, was auch immer, die letzte Public Beta, einwandfrei und ohne Probleme. Ja, und ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App A Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @menschen an twitter.com/oneappatag.